Hallo und herzlich willkommen zu Vierecken 211er in alter Urbesetzung, hätte ich fast gesagt. Frohe Ostern, Pocho. Frohe Ostern, Chris. Ja? Geht's dir? Mir geht's gut, ausgezeichnet. Wunderbar. Trotz des desaströsen Abends gestern. Und damit meine ich nicht das Deutschland gegen England Spiel, sondern damit meine ich eigentlich Batman vs. Superman heißt der Film, glaube ich, ne? Heißt er so, ne? Und ich hatte mir eigentlich was vorbereitet, denn immer wenn ich ab jetzt Batman vs. Superman sage, kommt das vorweg. Was denn? Was? Gar nicht schlecht. Ja? Auch so im Real Life ist das vielleicht gar nicht schlecht. Passt eigentlich immer, ne? Wenn man so sagt, und gestern in Kino, ja, Batman vs. Superman. Hm. Dass man den dann immer so bringt. Also, ja. Ja. Ich fand schön, auch die Korrespondenz, die wir vorher auf Twitter schon hatten darüber, als wir beide irgendwie gemerkt haben, dass der Film zerrissen wird, bevor in Deutschland überhaupt einer über den Film nachgedacht hat. Mhm. Aber noch schöner war natürlich gestern zum ersten Mal zu sehen, dass du bei 140 Zeichen bei einer Filmbewertung nicht auskommst. Also da wusste ich direkt Bescheid. Der Film war richtig kacke und es stimmt. Der Film war was ganz Besonderes, muss man sagen. Das ist wirklich so schlimm, ja. Ja. Man kann, glaube ich, sagen, ja, ist wirklich so schlimm. Also, was ich viel gelesen habe und was du ja auch so anklingen gelassen hast, Ben Affleck ist nicht das Problem. Auf gar keinen Fall. Er hat mich überhaupt nicht gestört. Viele schreiben sogar, dass er besser ist als Bale, als Batman. Viele sagen wirklich, dass er besser als Christian Bale ist. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob es so ist, weil ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass Christian Bale jetzt wirklich besser ist, weil der wirklich schon immer sehr gnatzig und grummelig ist und miesgnaddelig ist und so, aber Ben Affleck, der macht das so ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt, sympathischer. Ein bisschen mehr Michael Keaton als Christian Bale? Ja, ein bisschen mehr Michael Keaton als Christian Bale, ja. Mhm, okay. Ja. Ich meine, es war ja oft so, dass bei Besetzungen in Batman-Filmen oft vorher die Nase gerümpft wurde. Mhm. Auch meinerseits, ne, als es damals hieß Heath Ledger Joker, ich dachte, hey, the fuck? Und dann kann man sagen, dann kam er und hat mein Leben verändert. Ja. Aber Ben Affleck als Batman habe ich eigentlich vorher auch verurteilt. Mhm. Nicht, weil ich Ben Affleck nicht mag. Ich mag Ben Affleck sehr. Es gibt immer noch Filme, die ich von und mit ihm liebe, wie Dogma und so weiter. Dogma, The Town, ne? The Richtig. Town. Ja, und super. Er ist auch als Regisseur kein schlechter. Argo, ja, sehr gut. Aber wenn du das jetzt auch teilst und sagst, dass nicht Ben Affleck das Problem ist, wo ist es dann? Ja, im Prinzip dann aber auch alles, was du machst. Ja, okay, alles andere. Ja. Also viele schreiben ja, Superhelden ist wirklich für den Arsch. Villains wären wirklich alle für den Arsch. Ja, ich fand auch Jesse Eisenberg da als Lex Luthor ein bisschen too much, so dieser Irre und so. So hatte ich irgendwie Lex Luthor in der Superman-Lore irgendwie gar nicht in Erinnerung. Mhm. Das fand ich ein bisschen too much. Ich habe ihn auch allerdings auf Deutsch gesehen, was, glaube ich, ein großes Problem war. Mhm. Ansonsten dieser Doomsday, der finale Bösewicht da. Ja. Und übrigens, guckt euch den Trailer an, ihr habt alles gesehen. Es gibt nichts Überraschendes, es gibt kein Setpiece oder so, wo man sich denkt, oh geil, nö, gab's alle schon. Alles wurde im Trailer gezeigt. Heieiei. Also im Prinzip der Trailer auf 2,5 Stunden aufgebläht. Ja. Nice. Nicely done, ja. Ansonsten muss ich noch sagen, diese Gal Gadot, die Wonder Woman gespielt hat. Ja. Ich entschuldige jetzt schon meinen Stuhl, der sehr knarzt. Ich muss mir mal unbedingt einen DX Racer holen, aber ich habe kein Geld dafür im Moment. Ein X-Racer. DX-Racer? Kennst du die Stühle nicht, oder was? Das sind Gaming-Stühle, ist Alter. Ist das der von Charles Xavier? Mhm. Der. Da freue ich mich übrigens auch nicht auf die nächsten Teile. Langsam. Dieser X-Men Apocalypse, der da, also, ist, glaube ich, eher auch so ein. Nee. Wie ich mit unserem Paten Ricky ja auch schon geschrieben habe, ich entwachse der Sache auch immer mehr, aber wenn man einen Joker reinpackt, dann bin ich dabei. Ich entwachse da aus den Marvel-Dinger nicht, weil die haben noch so eine gewisse Leichtigkeit, weißt du, so eine Fröhlichkeit so. Und mach mal einen Gag und so, ich erinnere nur an den Age of Ultron-Film da, als sie da versucht haben, alle den Hammer hochzuheben, ne? Ja, stimmt, okay. Das ist doch so lustig und das macht so Spaß und ich meine, ich fand Age of Ultron fast schon eine Katastrophe. Ja, auch die Synchronfassung war ganz schlimm. Von Ultron? Ja. James Bates? Ja. Denn, ja, sowieso, diese ganzen, du hast aber recht, diese ganzen Superheldenfilme ist, glaube ich, ist gut. Wird ja auch weniger. Ja, es sind ja nur noch 14 im Jahr, oder? Ja, aber tatsächlich ist ja dieses Line-Up jetzt da geplant von Marvel und DC gesehen. Und dieser Kevin Feige, da der Marvel-Chef, hat gesagt, das müssen wir dann nach dieser Phase drastisch zurückdrehen, weil irgendwann ist genug, ne? Ja. Irgendwann ist genug. Ja. Übersättigt halt. Genau, wie die deutsche Nationalmannschaft übersättigt. Die deutsche Nationalmannschaft ist auch mega übersättigt. Mega übersättigt. Was war da los? Ich habe die Tore gesehen, ich habe die Zusammenfassung gesehen. Ich mache jetzt nochmal Sky Go an, da sehe ich gerade Elias Mbarek. Ja, das ist auch eine ganz schlimme Werbung, ne? Elias Mbarek, warte, vielleicht kriege ich den, der kommt so oft, der Clip. Ihr habt gedacht, bei Sky gibt es nur die erste Liga? Das stimmt auch. Die erste Liga der Serien. Die erste Liga der Filme. Ja. Und, ich bezahle doch nicht umsonst 50 Euro im Monat, du Arschloch. Ja. Ja. 50 Euro zahlst du im Monat? Ja, ich glaube so rum, keine Ahnung. Bist du verrückt? Was ist denn das da für ein Heini? Hast du gerade Sky an? Nee, wenn ich mit dir und mich unterhalte, geht meine Konzentration nur dir, Schatzi. Ach so, gut, dann mache ich das mal aus. Ja, ich hab Themen, habe ich mir rausgeschrieben. Dicke, packe, volle Sendung, ja? Dicke, packe, volle Sendung. Und nebenbei spiele ich noch mit einer Iron Man Lego-Figur. Okay. Die war in meiner Iron Man Avengers Power Edition. Also auf meinem TS wurde gestern auch gesagt, irgendwie, dass der Lego Batman Trailer so toll gewesen wäre. Da sagte ich direkt, da muss ich meinen Podcast-Kollegen fragen, der ist der Einzige, der Ahnung von Lego-Sachen hat. Absolut, der Einzige. Ja. Ja. Ja, also besser als Batman vs. Superman wird er. Ja. Und wahrscheinlich auch brutaler, ne, tiefgehender. Es kommt ja, wenn die Blu-ray-Fassung oder die Home-Cinema-Fassung rauskommt von Batman vs. Superman, eine Rated-R-Version des Films. Und also der geht schon zur Sache da in dem Film. Also man muss wirklich sagen, da sterben wieder Tausende. Und da habe ich mir gedacht, steht Batman und auch Superman dafür, dass Tausende sterben? Ich bin mir da nicht so sicher. Ne? Die sind eigentlich der MacGyver der Marvel-Helden. Ne? DC. Das war auch das Erste, was ich da moniert habe. Das Erste, was ich moniert habe, war, da ging der Film noch gar nicht richtig los, da stand dann halt DC-Comics, so wurde dann so halt eingeblendet, ja. Ne, so ja. Am Anfang. Und da habe ich mir gedacht, DC-Comics. DC Comics. Also eigentlich DCC. Mhm. DC heißt ja Detective Comics. Ja. Detective Comics, also. Oder wie? Ja, oder verstehe ich das jetzt falsch? Ja, ich habe auch direkt das erste Bild gesehen. Hast du da wirklich ein Kino, wo du vorne deine Füße drauflegen kannst? Ja, das war. Wir haben da so ein Astor-Kino, das ist wirklich. Das ist. Ach, so ein Astor, ja, das kenne ich sogar. So ein Grand Cinema. Da kriegt man auch Sekt gereicht vor der. Kriegt man am Anfang Sekt? Ja, ja, ja. Einen schönen Rosé haben wir getrunken. Ach, der war lecker, sage ich dir. Ja. Der war wirklich lecker. Ihr schwere Nöter da, wenn ihr unterwegs seid. Das sollte man auch keine Kamera laufen lassen. Wenn aber ich kann dir sagen, für den Service, den man da kriegt, Schnäppchen. Mhm, was hast du bezahlt? 17 Euro die Karte. Geht. Kann man echt machen. Also, muss man wirklich sagen, also da haben wir uns da wirklich die Top Tickets organisiert, aber Geld für sich dann was zu bestellen, ist dann nicht mehr da. Nee, dann ist ja auch egal. Ne? Ja, also. War die Frau eigentlich mit? Die Frau war mit. Und, ja, also das ist immer so eine Sache. Wenn du sie fragst, wie fandst du den Film, dann sagt, kommt eigentlich zu 99% immer, ja, war ganz okay. Ach, das ist natürlich schwierig, dann zu interpretieren, ob der Film wirklich gut oder schlecht war. Ne? Genau, aber ich glaube, sie fand den eher nicht so gut. Aber sie feiert viele Filme, die wir auch feiern. Ne? Sie hat da schon einen guten Geschmack, glaube ich. Ja, oder? Hat so einen guten Geschmack. Mhm. Und jetzt am Freitag oder Samstag, Freitag, glaube ich, sind wir wieder am Astor. Mhm. Da guckt er was? 10 Cloverfield Lane. Ah. 10 Cloverfield Lane. Yeah. Und dann ist ja auch schon bald wieder Civil War. Civil War, ja. Civil War. Zero. Gibt es hier irgendwelche Bilder von dem Kino? Ja, tatsächlich hast du dann da vorne so ein Podest, wo du deine Füße drauf tust und dann wirst du ja am Platz wirst du ja bedient. Mhm. Da kommt dann einer mit so einem kleinen, mit so einem Tablet an und sagst hier. Bauchladen, ja. Nee, da kommt dann einer und sagt so, hier, was möchten sie? Und ich muss sagen, ich habe vorher gebratene Nudeln gegessen und danach waren wir dann noch essen. Ach so. Essen. Also ich habe zu Hause gebratene Nudeln gegessen. Da habe ich mir gedacht, naja, also das musst du schon mal machen. Dann haben wir Burger gegessen und dann direkt ins Kino. Und ging wirklich gar nichts mehr. Es ging nichts mehr. Lilly hat sich dann so noch... So einen echten Burger? So gemachten Burger? Oder? Ja, so einen echten Burger. So, ja, so ein dickes Ding. Ja, am Rothaus, weißt du? Mit Bacon drauf und so, ja. Ich sag ja jetzt Bacon. Barbecue Jalapeno Burger. Oh, lecker. Das klingt auch wirklich Cheese. Gut. Barbecue Cheese Jalapeno. Oh. Kostet sowas auch ein Zehner bestimmt, oder? Ja, 9,80 Euro oder sowas. Mhm. Mit Pommes oder Wettges? Wettges sind dann aber eigentlich geiler mit Sauercreme, ne? Ja, aber ich bin ja eher der Pommesfreund, muss ich sagen. Ah, okay. Ja. Dann, Wettges kommt, ist auch geil. Was denn? Wettges. Ja, Wettges. Und dann kommt er halt an und sagt, was möchten Sie? Und dann Lilly hat halt gesagt, hier ein Eiskonfekt, da ist er eigentlich immer ganz gerne dabei. Mhm. Und dann sagt er, gut, gebongt hier, 2,70 Euro und auf geht's. Und dann kommt irgendwie 5 Minuten später, kommt dann einer mit so einem Tablett, tatsächlich hier mit so einem Silbertablett und bringt dann ein Popcorn, Cola oder Eiskonfekt und so. Im Glas oder Becher immer noch? Das Eiskonfekt? Nee, die Cola. Die Cola im Becher? Ach, schade. Das wäre doch toll, wenn sie das auf dem Glas servieren würden. Ja, aber ist schwierig, glaube ich. Oder? Ist ja wahrscheinlich auch technisch und sicherheitstechnisch nicht so einfach. Aber ich bin mal wieder mehr dafür, dass man so in solchen Sachen, auch wenn man das schon besonders aufzieht, wie so ein Astor das macht, dann auch mal wieder back to the roots. Mhm. Ja? Dann mal wieder ein Glasbier. Ich habe ja sowieso gesagt, letztes Mal, als wir am Astor waren, also davor, dass man da direkt in den Sitzen eine Zapfanlage reinbaut. Oder direkt intravenös anschließt. Ja, nein, aber wirklich so eine Zapfanlage, dann hast du da all you can drink. Ja, dass du da deinen Becher drunter stellst und dann machst du so, dass du da deine Cola zapfst. Stört auch nicht, so gerne. Nein, gut. Stört auch nicht. Du, das waren stetig irgendwie 2000 Dezibel, das stört nicht, wenn du dir deine Cola zapfst. Also, ach so, wie die ganzen CGI-Gedöns. Was da zu Bruch gegangen ist. Meine Güte. Und du warst doch ein Transformer-Film in Wahrheit, ja? Hä? Das ist doch ein Transformer-Film in Wahrheit. Ich glaube aber, Transformers finde ich noch schlechter. Ja, okay. Wenn du jetzt gesagt hättest, Transformers ist besser, dann hätte ich den Film never geguckt. Nee, never, ever. Ich würde nicht sagen, definitiv finde ich Transformers schlechter als Batman vs. Superman. Das muss ich wirklich sagen. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. Aber was da, also du kennst es ja wirklich, es ist ja mit allem. Irgendwann bist du satt und ermüdest und so. Wenn du jeden Tag irgendwie Döner isst, dein Lieblingsdöner mit Zwiebeln und Schaf. Mit Zwiebeln und meinetwegen Käse noch mit eingearbeitet. Mm-mm. Jeden Tag ist dann auch scheiße. Ja. Weißt du? Oder was ist dein Lieblingsessen? Meins? Ja. Um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt im Moment am meisten Bock auf eine Pizza Spaghetti. Siehst du, Pizza Spaghetti, aber also 3-4 Tage würdest du sagen, jeden Tag eine Pizza Spaghetti ist okay, ne? Ich hatte sowas, weißt du, wo mir sowas übergekommen ist, wo ich so richtig überdrüssig etwas war, ist diese Curry King Currywurst. Oh, da bist du aber auch ein verrückter Typ. Curry King. Gab's oft in der Mittagspause bei mir. Curry King? Eure Eigenmarke oder auch? Ja, unsere Eigenmarke damals, ja. Hast du in der Mikrowelle reingezimmert? Das glaube ich aber, dass das irgendwie dann mal. Man macht sich dann ja auch Gedanken, wo das herkommt. Ne? Das mache ich mir nicht. Nee, gut. Ich denke dann meistens an Demolition Man, wenn er unten in der Kanalisation ist und dann sagt, oh, der Burger schmeckt aber lecker. Was ist denn das? Ja, los, Rattos! Ah, ne? Demolition Man, das war noch Zeit, meine Güte. Ja, 1995 rausgekommen, ein toller Film. Ja, natürlich ein toller Film. Da war doch dieses Bashing zwischen Arnie und Sylvester sehr geil. Wenn Sandra Bullock dann sagt, ja, es ist in der Schwarzenegger-Bibliothek. Was? Ja, er wurde Präsident. Was? Super, super klasse. Wobei bei vielen Filmen von Sylvester Stallone, die werden unterschätzt. Judge Dredd ist auch von ihm gut, auch wenn der neue Dredd besser war. Aber was fandst du den neuen Dredd besser? Ja, er war schon, das war ja ein Gesamtkunstwerk irgendwie, der neue. Naja, also ich fand den alten Judge Dredd mit Stallone schon am besten. War nicht Wesley Snipes auch bei Demolition Man? Natürlich. Ja, natürlich, Simon. Simon. Simon Phoenix. Nein, du bist da völlig gestört. Du weißt ja hier die scheiß Namen, Alter. Meine Güte, bist du wirklich ein bisschen Hallodri, bist du? Ja, das ist richtig. Demolition Man. Aber den alten Judge Dredd fand ich schon den fand ich geil. Wenn er bei dieser Inzestfamilie in der Wüste da landet und so, klasse. Ich fand das auch so cool, dass er da mit seiner Knarre gegangen ist. Dann hat er immer so Schrapnell, dann kam Schrapnellladung so. Ja. Oh, das fand ich immer cool. Der heißt Pistole. Wie die heißt, das weiß ich nicht. Das ist der Lawgiver. Natürlich ist das der Lawgiver. Ja. So nennt man dich ja auch bei Twitter. Ne? Pochos Nickname bei Twitch übrigens @thelawgiver. Le Lawgiver, ne? Die französischen Komponenten. Le Lawgiver. Pocho? Ja. Morgen? Ja. Morgen? Ja. Wird wieder gekocht. Oh, ja, die kleine Küche. Die kleine Küche. Le Petit Cuisine konnten wir leider nicht nehmen. Hat er schön gemacht. Diesen Teaser, den hat er richtig schön gemacht. Hat er toll gemacht, ja. Also ich bin ja auch in letzter Zeit, sage ich ja auch, wenn ich was scheiße finde, aber als ich den gesehen habe, dann saß ich auf der Arbeit, saß ich im Auto. Ich muss mich ja in meiner Pause mal ins Auto setzen, weil ich in der Filiale ja nicht mehr rauchen darf. Verdammtes System, du. Und saß ich in meinem Auto mit meinem Handy und hab so durchgescrollt und guck. Und ich denk so, oh, das wird bestimmt ein sehr entspannter Podcast, wo auch die Dezibelzahl leicht gedreht wird. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, Zack Snyder ist nicht dafür verantwortlich, unsere neue Kochsendung. Ich freue mich sehr drauf. Wirklich. Wir wollten sie erst Le Petit Cuisine nennen. Aber ist schon vergeben. Ach, schade. Merde. Ein deutscher Foodblog heißt so. Mhm, okay. Ja. Aber ich glaube, wir haben genug über Batman vs. Superman schwadroniert, philosophiert und sonst irgendwas. Wollt ihr noch ein paar Minuten über Fußball reden, ne? Ich denke auch. Mit Demolition Man sollte man eigentlich jeden Podcast anfangen. Ja. Simon Phoenix. So, Fußball. Deutschland, England. Erzähl mal. Also, ich gebe es ja direkt ehrlich zu. Und da soll auch jeder direkt sagen, was er will und vielleicht auch ein bisschen weinen. Aber Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft. Ganz ehrlich. Die habe ich das letzte Mal wirklich mit Spannung und so weiter verfolgt und geguckt. Ich glaube, da war Günther Netzer noch auf der Ersatzbank. Ja. Nichtsdestotrotz, dass ich 81 geboren bin, ich glaube, da war Günther Netzer noch auf der Ersatzbank. Nein, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Ich gucke seit Jahren nicht mehr Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft, so mit dem Gefühl, ich muss jetzt heute Abend Fernsehen gucken. Hast du gerade Freundschaftsspiele gesagt? Ja, man könnte es so sagen. Freundschaftsspiele. Ja. Es ist ja auch so ein Arc-Nemesis dann auch. Irgendwie. Ja. Ich muss kurz sagen, ich esse jetzt einen Kinder-Osterhasen. Oh, Original-Kinder? Original-Kinder, du hör doch mal auf. Wir kommen aus dem Speckgürtel Hannovers. Ja, das ist wahr. Da gibt's nur Kinder-Original-Osterhasen. Ja, ich habe ja gestern von meinen Eltern, ich kriege ja zu Ostern immer so einen selbstgemachten Hasen aus Kuchenteig. Ach, guck mal, ja, das krieg ich nicht. Und in unserem Umfeld hier sagt man ja auch nicht Hase, sondern auf der Plattsprache eher, da kriegst du noch eine Hosse. Ja. Und der war auch sehr lecker, auch so Zitronenkuchenteig. Das sagen auch die AfDler, glaube ich, zu den ganzen Flüchtlingsunterkünften. Ist dir mal aufgefallen, dass man da ganz leicht Adolf draus machen kann? Mhm. Adolf. Mhm. Und oft, wenn ich mir denke, was könnte eine AfD heißen? Ja. Also auch oft viel mit Arschficken kommt dann bei mir da. Arschficker Deutschland? Mhm. Mhm. Es ist alles Satire, was wir hier sagen, nochmal zu sagen. Es ist alles Satire. Aber nein, das ist alles Satire, definitiv. Ich distanziere mich komplett von der AfD. Ja, wer sich nicht von der AfD distanziert, sollte sich vielleicht von uns distanzieren. Das wäre toll. Also, wenn jetzt irgendwer eine gewisse Sympathie für die AfD hat oder für Batman vs. Superman. Pocho, warte. Ja. Warte, Pocho. Ja, ich warte. Der möge jetzt bitte ausschalten. Ja. Ja. Was ist eigentlich schlimmer, AfD oder Batman vs. Superman? Pocho, warte. Geht immer ruckzuck hier. Da ich Batman vs. Superman noch nicht gesehen habe, sage ich trotzdem AfD. Ja, okay, das muss man erstmal so mitnehmen. Aber hättest du Batman vs. Superman gesagt, dann hätte ich nochmal das hier machen können. Oh, jetzt kommt gerade auf Sky, Führung verspielt, Deutschland in Trauer. Ja, gehen wir mal davon aus. Also ich habe natürlich über Twitter und so weiter verfolgt, weil warum soll ich mir meinen Samstagabend mit so einem Scheiß versauen, um ehrlich zu sein. Ja. Und als ich dann gesehen habe, dass sie das echt noch in der Nachspielzeit wohl aus der Hand gegeben haben, gibt das wieder, was ich im Moment von der deutschen Nationalmannschaft so denke. Entweder sind sie übersättigt, Entweder sind sie überschätzt. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Überschätzt. Also meinst du, sie können... Nicht alle, aber vielleicht ein Teil. Also Müller hat ja gesagt... Ich würde Müller nie mehr beleidigen. Müller ist im Moment mein absoluter Lieblingsspieler. Du, es ist mein Messias. Das ist für mich die Verkörperung des FC Bayern München. Aber Müller hat nach der Partie gesagt, habe ich nur gelesen, dass die Mannschaft Motivationsprobleme hat. Und ich glaube... Du, das ist auch eine Aussage, kann ich verstehen. Ich glaube, da muss man doch wirklich sagen, Punkt aus Nikolaus, das ist so. Ey, ja. Wir sind Weltmeister geworden. Und dann ist es, glaube ich, einfach so, dass du dann einfach denkst, ja, okay, willst du dich jetzt komplett sacrificen für den zweitgrößten Pokal, weißt du? Ja. Ähnlich war es ja bei den Spaniern auch. Die sind ja, glaube ich, erst Europameister geworden und dann Weltmeister, oder irre ich mich da? Ja, oh, irre mich da, ne? Ich glaube, du irrst dich, ja. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist die Aussage nicht verkehrt und auch besonders aus dem Mund von Thomas Müller kann man eigentlich auch immer davon ausgehen, dass es so ist, weil ich glaube, dass kaum einer näher an die Mannschaft, ich sag's jetzt extra mit dem falschen Kanal, hast du es gesagt, dran ist als er, weil ich glaube, wenn einer der Spaßmacher in der Kabine ist, dann er. Dass das auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar ist, will ich auch nicht von der Hand weisen. Allerdings, und das habe ich in unserem Vorgespräch eben im Meetingraum noch gesagt, wenn man in der freien Wirtschaft so an seinen Job dran geht, ja, dann ist man weg. Ja, ja. Und von daher, auch wenn ich eigentlich der pure Fußballromantiker bin, das ist doch eher Job, was die da machen. Und die kriegen auch echt viel Geld dafür. Auch nicht für so ein Freundschaftsspiel. Sein. Nicht ganz so viel wie Bubu Pia bei Twitch? Nee, natürlich nicht. Das ist nicht ganz so viel, aber viel. Aber viel, ja. Also mehr als wenn wir nur eine halbe Stunde arbeiten gehen. Und ich finde, wenn du jetzt immer die Mannschaft sagst, weil das ist ja der offizielle Claim dieses Teams, dann kommt jetzt immer. Ich muss mich gerade nochmal drehen, ich entschuldige den Stuhl. Ich muss mich gerade nochmal drehen. Drehst du dich gerade auf der Stelle oder was? Nee, der Stuhl ist voll kaputt und mein Rücken tut so weh, darum muss ich ein bisschen steif darin sitzen bleiben. Ich hab bestimmt einen Bandscheibenvorfall wieder, ey. Meinst du echt jetzt? Mhm. Ich habe gestern mich so verhoben, ey. Ich habe ja auch ein tolles Soundboard und wenn du dann so weitermachst, dann mache ich dann einfach den Random-Knopf. War das nicht die Top 10 von WWE.com auf YouTube? Oder hier sowas? Ja, also geht alles. Nee, aber um dann auf das Spiel zurückzukommen, dass du auch irgendwo ein Motivationsproblem hast, das kann ich alles nachvollziehen. Aber trotzdem musst du am Ende, besonders wenn es gegen England geht, weil es gibt keine Freundschaftsspiele gegen England. So sieht es nämlich aus. Da musst du die ficken. Ja. Du musst die einfach ficken. Mhm. Ja, dann brauchst du auch nicht anzufangen mit, wir brauchen Eier. Nein, du musst die einfach ficken. Und das wieder zu verpassen, bestärkt mich immer mehr da drin, zu sagen, warum soll ich mir solche Freundschaftsspiele angucken? Ne? Leider, weil man auch das Gefühl hat, dass die Mannschaft halt einfach nicht alles gibt, nicht wahr? Ja, absolut. Aber ja, ich glaube, man kann es leider schon so runterbrechen, dass es einfach wirklich ein Stück weit Motivationsproblem ist, so, und ich auch der Meinung bin, dass man Jogi Löw hätte austauschen müssen, denn er hat das Größte geholt, was du im Fußball holen kannst. Gibt nichts Größeres, als Fußball-Weltmeister zu werden. Und deswegen musst du da oder hättest müssen einen neuen Trainer installieren, der neue Impulse gibt. Schaffst du das innerhalb von 2 Jahren, den deutschen Trainer so anzupassen, dass er Europameister werden kann, wovon jeder Deutsche mittlerweile ausgeht, weil wir Weltmeister geworden sind? Das ist natürlich eine gute Frage, aber ich glaube, die Basis qualitativ, die ist schon mal da. Wen willst du da hinsetzen? Dann frage ich dich anders. Also gibt es natürlich mal diese Traumlösung. Also jetzt wirst du wahrscheinlich wieder ausrasten, aber für mich geht es da nur ums deutsche Volk. Ja. Potscher, da geht es für mich nur um den deutschen Fußball, ums deutsche Volk. Mhm. Thomas Tuchel. Natürlich jetzt schwierig, beim BVB macht er einen brillanten. Ich weiß natürlich, dass du da jetzt Probleme hast. Ich habe jetzt echt überlegt, was sagt er jetzt? Und dann haut er die schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt raus. Ich finde, das ist, also, was der mit dem BVB macht, ist super. Lass mich raten, du willst auch Thomas Tuchel irgendwann beim FCB sehen, oder? Da sage ich nichts zu. Boah. Du sagst, so enthalte ich mich jetzt. Wenn du schon mal, Jungs, und vielleicht auch Mädels, wie in der letzten WhatsApp-Ausgabe, die nur sehr zu empfehlen ist. Vielleicht auch, wenn ihr Mädels zuhört. Wenn Chris nichts zu einem Thema zu sagen hat, muss man ganz hellhörig werden. Ja. Da muss man ganz hellhörig werden. Dann ist er entweder abgefuckt as fuck, oder er will nicht rausrücken damit, weil er da schon wahrscheinlich interner vom FC Bayern weiß, dass im Nachhinein dann wirklich Thomas Tuchel Carlo Ancelotti in Rente schickt. Ei, ei, ei. Also grundsätzlich glaube ich natürlich erstmal. Also bist du wirklich überzeugt von seiner Arbeit, deswegen sagst du das. Dass Jürgen Klopp Carlo Ancelotti beerben wird und Thomas Tuchel erst Jürgen Klopp beerben wird. Krass. Krass geil, aber geile Geschichte und nicht unrealistisch, stimmt. Ja, du wirst es nämlich kommen. Pocho, auf Twitter. Ich sehe den Ostermix gerade, ja. Ist das geil? Ist das geil? Es ist der Haribo Ostermix. Aber wie schön du das auch immer legst. Das ist die abgerissene Ecke noch so. Hab ich nur dran gelegt, damit man es auch lesen kann. Damit man noch erkennt, ach nee, ist bisschen Product Placement, ja, du weißt, dass es verboten ist. Du, ganz im Ernst, wenn das jetzt ein Mensch von Haribo hört, diesen Podcast, what's up? Ja. Oder die auch kleine Tische, Non-PD, das Non-PD-Netzwerk. Die Abendgala, bald ist es wieder soweit, Pocho. Hast du schon, übrigens, das müssen wir jetzt nochmal sagen, an alle, die es schon gar nicht mehr abwarten können, die nächste Abendgala, sie kommt bald. Ich glaube, 1,5 Monate oder so. Ja. Könnt ihr uns schon mal Bier schicken? Denn nee, ich brauche noch, ich habe immer noch. Du hast immer noch? Ja, ja. Also könnt ihr mir Bier schicken. Ich habe nämlich nichts mehr, dass er da eventuell mir... Das ist einfach zu viele Real-Life-Freunde, die mittrinken und so. Du, das war auch... Oder hast du das wirklich alles selber getrunken? Nein, nein, das ist jetzt... Marco, wenn du das hörst, das habe ich nämlich von Marco geschenkt gekriegt, das Biersortiment. Ja, ich auch. Und ich stehe nicht so auf Dunkelbier, gebe ich ganz ehrlich zu. Und da haben wir hier bei uns, haben wir so ein kleines Sit-In gemacht und da habe ich mich hier abgesprochen, dass wir immer, wenn einer Bier holen geht, dass er dann für die ganze Runde Bier holt. Und dem einen, anderen das Dunkle, ja? Und dem einen, den geben wir dann immer das Dunkelbier. Und das haben wir den Original den ganzen Abend durchgezogen. Da hat er alle fünf Dunkelbiere getrunken. Und also dann sind wir dann auch mal scheinheilig reingekommen ins Wohnzimmer. Also Dennis heißt der, ne? Also was haben wir denn hier so? Haben wir den Namen vorgelesen? So, hier, weiß ich jetzt auch nicht so. Ja. Magst du das? Also, könnte ich nicht, probiere ich mal. Und das, immer so. Also, jetzt haben wir hier das und das. War immer Dunkelbier, mochte ich keiner. Das war schön. Ach, Köstritzer ist doch zum Beispiel ein leckeres. Köstritzer. Mhm. Und Ducksteiner. Ducksteiner ist, glaube ich, auch ein ganz leckeres Dunkelbier. Aber ist nicht so jetzt meine Welt. Da wird man auch immer schnell schlecht von, weil das immer, das macht so satt. So. Mhm, das habe ich bei Weizen. Weizen, ja. Ach Gott. Muss ich mal, was soll ich denn jetzt essen? Einen gelben oder einen pinken Osterhasen? Du kannst ja auch zwei zusammendrücken. Das gibt's doch gar nicht. Das mache ich. Hör mal auf hier und zack. Super. Das ist der Osterhasen-Mix. Ja. So wird der, glaube ich, Haribo. Wenn ihr das jetzt hört. Hey, mal ganz im Ernst, was ich hier schon im Podcast an Haribo-Tüten weggefressen habe. Da kann man wirklich mal drüber wachsen. Das ist da so könnt ihr wirklich mal. Guck mal, selbst die Special Editions hier, frohe Ostern steht da sogar drauf. Ein Haribo-Ostermix, dass er mal eventuell da einen Karton schickt. Also jetzt nicht Haribo-Ostermix, weil der schmeckt nicht ganz so geil. Aber eventuell mal so eine mal was er so habt, so. So Colorado würde ich mich freuen. Würde ich mich von Colorado zum Beispiel. Oder auch die Schlümpfe sind auch toll. Die Schlümpfe sind immer toll. Gibt's jetzt auch mit Schlumpfine. Gibt's jetzt mit Gelb auch. Mit Gelben. Geschmack Gelb, ja. Und aber hier auch den Phantasia-Mix. Eventuell auch Phantasia-Mix mal schicken würdet. Das ist mal eine gute Frage an die Hörer. Wer mag noch diesen Phantasia-Mix? Ich mag den. Ja, ich weiß. Ja. Ich finde den ganz schlimm. Ganz ekelig. Oder auch an Marco. Das ist ja eventuell nicht nur Bier, sondern eventuell... Auf, der schickt dir den ganzen Karton. Ja, aber da muss ich durch. Da muss man sich einfach durcharbeiten. Also würde ich mich freuen für die nächste Abendgala. Bier und Haribo eventuell, da wäre ich glücklich. So, Deutschland, England. Also ich glaube, wir müssen festhalten, Pocho. Ja. Wir haben das Spiel leider aus Gründen nicht sehen können. Richtig. Bei mir war es einfach der Grund, dass ich keine Lust hatte. Bei Pocho war es der Grund, dass er keine Lust hatte. Das ist ein Grund, den muss man so hinnehmen. Und bei mir war es einfach der Grund, dass ich Batman vs. Superman geguckt habe. weißt du? Ja. Und ja, also, aber du, Pocho, jetzt wirst du wahrscheinlich boshaft in einen boshaften Redeschwall verfallen, aber ich hätte es angeguckt, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Du, das kann ich sogar nachvollziehen, dass man vielleicht so gehypt ist davon, aber... Ja, gehypt, also... Also da war mir echt Zeit zu schade für. Ich hatte 12 Stunden Schicht vorher, da wollte ich mich nicht noch abends über irgendeine Scheiße aufregen, die ich nicht ändern kann. Genau wie über die Menschen. Da kannst du wirklich nichts ändern. Nee. Ja, also, guck mal, pass auf, noch eine kleine Anekdote, die muss ich auch noch raushauen. Wir haben jetzt seit kurzem Parkscheibenpflicht auf unserem Parkplatz. Mhm. Ja, weil der Parkplatz immer so voll war, dass Kunden keinen Platz mehr kriegen. Du glaubst gar nicht, wie sich die Menschen darüber aufregen. Weil auch eine Fremdfirma aktiv ist, die dann Knöllchen ausstellt, wenn du es nicht machst. Mhm. Und wenn dann Leute so ausrasten über sowas oder Leute bei mir zu mir hinkommen und in unserem Alter oder in meinem Alter dann mich fragen, ja guten Tag, wo haben Sie denn die Parkscheiben? Und ich sage, welche Parkscheiben? Wie? Was? Was für Parkscheiben? Ja, man muss doch jetzt Parkscheiben auslegen. Ich sage, ja, sowas sollte jeder im Auto haben. Ja, ich nicht. Und wenn Sie die nicht verkaufen, können Sie die auch nicht verlangen. Sag mal, spinnen die jetzt völlig? Ja. Wie kommen die denn durchs Leben, wenn die das nicht wissen? Ja. Nein, verarsch mich. Nein, I swear. Was hast du gesagt? The moon and the stars. Ich reagiere auf sowas nicht mehr. Ich lache dann nur noch. Weil ansonsten passiert es irgendwann, dass ich ganz, ganz bald kündig bin, weil dann gehe ich hin und spiele American History X mit diesen Leuten da. Fresse auf den Bordstein, sage ich dann. Nein, es geht einfach so nicht mehr weiter, Chris. Du kannst doch sowas nicht fragen. Oder Leute, die dann reinkommen und sagen, ja, ich bezahle das Knöllchen nicht. Ja, ist mir egal. Dann setz dich mit dem Inkassobüro auseinander. Mit Moskau-Inkasso am besten. Aber das denn? Ja, aber die sagen dann, ich zahle, also... Nee, okay. Einer war es bisher, der sagte dann irgendwie, wo sind denn die Parkscheiben? Und wenn wir das nicht anbieten, tue ich die nicht rein. Dann würde ich sagen, okay. Ja. Ist doch völlig okay. Ja. Wird doch keiner gezwungen, da die Parkscheibe reinzumachen. Nein, natürlich nicht. Aber dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Das ist es ja. Und das ist auch das, was ich bei der Abendgala sagte. Die Menschen, sobald es an ihr eigenes Geld oder daran geht, dass sie in ihre Seitentasche ihres Autos fassen müssen und eine Scheibe da oben reinlegen, dann sagt der Deutsche, nee. Seitentasche ihres Autos, auch schön gesagt. Ne? Dann sagt der Deutsche, nee, da muss ich mich ja drehen. Immer um, nee, also. Ich hab hier, oder gestern einer, ich parke hier seit 40 Jahren so, ja. Naja. Wenn ich mit der Zeit geht, habe ich dem gesagt, der muss halt mit der Zeit gehen. Gut, dass dieser Mann schon weit über 70 war und ich das noch ein bisschen sarkastisch gesagt habe, aber ja. So, ich muss jetzt nochmal kurz das Haribo-Thema aufgreifen. Mhm. Und zwar, wenn jetzt wirklich Leute bereit wären, mir Haribo zu schenken. Also vorhin, ich muss doch ehrlich sagen, der Ostermix schmeckt doch überraschend gut. Da ist nämlich eine schöne Vielfalt drin. Dann natürlich Colorado. Dann fände ich ganz schön das Bärchenpärchen. Ihr beide nicht so genannt? Du und deine Frau? Nee, ich und Dennis werden oft so genannt. Ach, okay. Die muss ich, die, also das Bärchen, den Blumenzauber mag ich ganz gerne. Mhm. Was haben wir denn hier noch? Also den Boomix, das ist so Schaum-Boomix, mag ich auch ganz gerne. Dann natürlich die Schlümpfe, ist ganz klar. Na klar. Hat ja mega viel, das kenne ich alles noch gar nicht. Aber auch viel. Ist ja auch immer mehr. Ach, hier ist. Haribo ist auf Top, auf Platz 2. Auf Platz 2. Ich klicke jetzt mal die Top 10 an. Und. Oh, komm, wir machen jetzt mal die Top 10 der Haribo-Produkte. Ja, hau raus. Gucken, welche man kennt, ne? Auf Platz 10 ein Produkt, wo ich sage, das ist extremst konservativ. Das ist Weinbärchen. Haribo Weinland. Das sind diese Längen. Ja, ich kenne sie natürlich. Ich mag sie auch. Ich muss würdest du dir da eine Tüte holen? Ja, hol ich. Guck mir mal. Ja, Weinland, ja, mag ich. Auf Platz 9 muss man, glaube ich, sagen, wenn die nicht in den Top 10 wären, wer dann? Haribo Lakritzschnecken. Oh, toll. Ne? Ich verstehe auch Leute, die keine Lakritz mögen. Also, Lakritz ist lecker. Lakritzschnecken auch. Kann man aber jetzt nicht so viele von essen. Warum? Was passiert da bei dir? Ich weiß nicht, das ist mir dann zu matschig. Too much. Too matschig. Dann auf Platz 8 Haribo Happy Cola. Das sind die Cola-Flaschen. Ja, ja, lecker. Immer, gehen immer. Isst du da erst die dunkle Seite oder erst den Flaschenhals? Flaschenhals, immer erst den Flaschenhals. Ah, okay. Ja, damit die Kohlensäure rausgeht. Ja! es gibt jetzt aber auch Haribo Happy Cola mit flüssigem Kern. Ja. Gibt es auch. Dann gibt es auf Platz 7 Haribo Picoballa. Picoballa. Ja, die esse ich auch sehr gerne. Das sind diese kleinen bunten. Genau, die so einen härteren äußeren Ring haben und innen drin so, ja. Ja. Da kriegst du aber immer Zahnschmerzen von. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Tüte auf einmal fresse. Ja. Auf Platz 6 hätte ich, muss ich, bin ich ganz ehrlich, bin schockiert, dass sie nur auf Platz 6 sind. Das sind sie. Da sind sie nämlich, die Schlümpfe. No. Nur auf 6. Bist du auch ein bisschen überrascht, oder? Bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, hier schon in der neuen Sortierung mit Sticker drauf, dass Schlumpfine dabei ist. Ah, okay. Schmeckt ein bisschen zitronig, diese neue Sortierung. Finde ich nicht mehr ganz so geil. Vielleicht sind sie deswegen auch nur noch auf 6, wer weiß das schon. Ne? Das kann natürlich sein, da straft der Kunde sofort ab. Ja. So, auf Platz 5, Haribo Saftgoldbeeren. Ja. Ja? Ja, kann man essen. Wobei ich immer noch so jemand bin, der Leute ablehnt, der sagt, dass oder der es komisch findet, wenn Leute sagen, nee, ich mag die grünen Goldbeeren nicht. Aber warum denn nicht? Ja, ist doch Quatsch, die schmecken doch alle. Ja. Alle sogar fast gleich. Mhm. Aber wahrscheinlich bin ich dafür nicht, habe ich dafür keinen Gaumen, um das zu beurteilen. Gibst du dir auch immer, gib dir mal diese kleinen Partytütchen mit so. Komplett rein. Immer rein, ne? Ja, ja. Immer rein. Als wir auf der Baumesse waren. Und da auch immer so kleine Haribo-Tüten verteilt. Immer, komm, rein damit, abruppen und rein. Das mache ich wie mit Valium oder sonst irgendwas. Einfach rein, scheiß auf die Anzahl. Methadon, Valium, genau. Ja, ja, einfach rein. Auf Platz 4, jetzt wird es spannend, Pocho. Es ist, muss man wirklich sagen, ein Held meiner Kindheit. Eine Haribo-Sortierung, wo ich sagen würde in die Süßigkeiten Hall of Fame kommen. Tropi Frutti. Oh, jetzt, ich höre schon. Nee. Nein. Nein. Jetzt hör mal auf. Nein, kein Tropi Frutti. Warum denn nicht? Nein. Diese Konsistenz, der Geschmack, diese Chemie, toll. Nein, nein, nicht meins, nein. Ich bin aber so ein bisschen baff, möchte ich fast schon sagen. Baff Beckel? Der auch, ja. Der ist bestimmt auch mal eine Tüte Tropi Frutti. Ja, der ist doch mal eine Tüte. Ich glaube, zu Lebzeiten hat er da auch mal diese Plasterrunden. Diese runden ich verstehe aber nicht, warum die WWE den nie verpflichtet hat. Ich mochte den immer sehr. Ja, das ist halt. Er ist halt so schön für die WWE. Konnte der nicht bei der WWE unterschreiben, konnte nur WCW schreiben. Ach so, ja, der konnte nur zwei Buchstaben schreiben, W und C. Ja, ja. Ja. So, jetzt kommen wir aufs Treppchen, Pocho. Ja. Und ich sage ganz ehrlich, auf der 3, für mich eine absolute Überraschung, gerade noch drüber gesprochen, und da werde ich jetzt auch ein Stück weit in meinem Gaumen bestätigt. Ja. Haribo, Phantasia Mix. Ja, ja, ja. Da ist er. Das ist auf Platz 3. Auf 3. Diese Ekelskacke, da esse ich gar nichts raus. Das gibt's aber, Pocho, warum denn nicht? Nee, schmeckt nicht. Schmeckt einfach nicht. Aber da hast du alles dabei. Ja, schmeckt aber nicht. Da sind Löwen, Zebras, alle dabei. Ja. Meine Güte. Pocho, jetzt wird's. Jetzt. Ja, Platz 2. Kannst du es noch aushalten? Ja, jetzt wird aber langsam echt spannend. Ich will es jetzt wissen. Auf der 2. Die Goldbeeren. Mein Held. Haribo Colorado. Ja, natürlich. Da sind hier auf 1 die Goldbeeren Klassik. Auf 1 sind natürlich die Goldbeeren. Haribo Colorado. Kann ich nicht genug von bekommen. Das Colorado ist schon top. Ist schon wirklich super. Auch diese Sachen, die viele nicht essen, diese Kokosdinger und so. Die schmecken auch gut. Da sind die Gummibären echt die langweiligsten Sachen dabei. Die sind auch, das sind auch, glaube ich, nur die Gummibären, die bei der Produktion daneben fallen. Ich denke auch, voll auf den Boden gefallen. Ja, ja, genau. aber ich stehe auch ewig lange vor so einem Karton, wo die ganzen Haribo-Colorado-Dinger drin sind. Guckst dir diese einzelnen Tüten an, wie die Sortierung da drin ist? Da ist so eine brutale Steuerung drin, das ist kein Spaß. Das darf nicht wahr sein. Alter, da ist überall das Gleiche drin. Nein, nein, nein, nein, nein, das ist eine Lüge. Das gilt es rauszufinden, aber ich bin davon überzeugt, dass da überall die gleiche Menge drin ist. Die gibt's doch bei euch, Colorado. Ja. Soll ich immer Karton mit bestellen, oder? Nein, geh mal, ich schwöre es dir. Geh mal Dienstag hin, guck dir diese Haribo-Koller, nimm dir mal 4 Tüten. Mhm. Und ich schwöre dir, eine ist dabei ohne Himbeere. Oh, echt? Ja, Manchmal sind 3, 4 Himbeeren drin, manchmal keine. Das sind Premium-Tüten mit 3. Nein, ich sag's dir, ey, da ist so eine Streuung drin. Da sind auch manchmal nur diese Lakritze, diese runden Lakritze-Dinger drin mit diesem Schaumstoff drin. Die sind ja gut, aber da ist so eine Streuung drin. Okay. Ja, und auf Platz 1 ist der Goldbär. Der Goldbär, ne? Mir ist ein Goldbär, ne? Da gehört da hin. Also ich würde mir jetzt niemals die Tüte Goldbeeren kaufen. Nee, ach, die liegen ja auch in jedem Haushalt irgendwo rum. Ja, also da habe ich mir, glaube ich, auch noch nie gekauft, so Goldbeeren jetzt einfach. Aber ich glaube, wenn die nicht auf Platz 1 sind, wer dann? Das ist ja auch so ein Marketing-Ding, ne? Du kannst ja jetzt die Goldbeeren nicht auf 2 setzen. Das Produkt. Genau. Thomas Gottschalk hat sein Leben lang für den Goldbär gekämpft. Ja. Mann. Oh, jetzt bin ich hier gerade. Thomas Müller schreibt übrigens, sind eine Turniermannschaft. Genau, das habe ich nämlich auch mir schon gedacht. Wie findest du das Trikot eigentlich? Ich finde es jetzt nicht so schlecht mit den Adidas-Streifen da. Ich finde es nicht so schlecht. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Jetzt läuft das alles so holprig im Vorfeld zur EM, dass man sich wirklich darauf, dass man da damit hoffen muss, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist und dass es dann in Frankreich einfach besser läuft. Ja, das ist dann, da muss man wirklich drauf hoffen. Ja, aber wie gesagt, es ist auch gar nicht so einfach, ne? Solche Sachen, solche Spiele als Gradmesser zu benutzen. Mhm. Gucken, ob der abwanderungswillige Mario Götze am nächsten Spiel dann auch die Leistung bringt. Das ist auch gleich noch ein Thema. Aber ich bin jetzt hier kurz auf den Neuheiten von Haribo. Ja. Und jetzt sticht mir natürlich eins ins Auge. Mhm. Die Haribo DJ Brause. War der Ricky, der vielleicht mal. Wollte ich gerade sagen. Da müssen wir Ricky eigentlich erstmal so einen Promokarton von bestellen. Den bringe ich, als Geschenk bringe ich den in Berlin eine Tüte mit. Ich glaube, das war auch sein Künstlername damals, ne? DJ Brause. DJ Brause. Ja. Dann gibt's die sauren Goldbeeren. Die gibt's bei uns auch schon. Die gibt's bei euch schon? Ja, natürlich in der Aktion. Mhm. Für was? 69 Cent? 79, denke ich. Aber ich glaube, das ist eine große Tüte, dann kostet es wahrscheinlich über 1 Euro. Mhm. Ihr habt die 360 Gramm Tüten. Genau. Da wissen aber zwei, wovon sie reden. Ich bestelle die Scheiße jeden Tag seit 16 Jahren. Ja, und ich esse die Scheiße jeden Tag seit 16 Jahren. Ach, herrlich. Das ist ganz, also sagen wir es so, das ist ja auch eins der ersten Sachen gewesen, als ich vor so vielen Jahren bei der Firma angefangen habe, gab es noch nicht viel Markenware bei uns, was ja jetzt ganz anders ist. Mhm. Und da war Haribo immer sowas, wo man benutzt auch die Haribo-Kartons, werden bei uns zur Aktenablage benutzt, also da ist alles. Halt, ne? Mhm. Schön. Was ist dein Lieblings-Haribo-Produkt? Ich bin nicht so der Gummifresser am Stück und so weiter, aber ich mag halt, ich kann dir eher sagen, was ich nicht mag, als das, was ich mag. Dann sag mal. Also was ich nicht mag, ist alles, was so wie, mein Vater sagt immer Mausespeck, wie sagt man dazu? Mausespeck, ja, so Marshmallow. Marshmallow-Gedöns, genau, sowas mag ich nicht so gerne. Oh, dann würdest du mit dem Ostermix nicht froh werden. Ja, genau, und es gibt ja auch diese Mäusetüten und so weiter, das ist nicht so meins, aber... ich bin sowieso nicht so der Süßkramfresser. Ich esse lieber was Herzhaftes. Selbst in der Schokolade stehe ich jetzt im Moment sehr auf diese Milka-Tuck und so weiter. Mm-hmm. Ja, die sind aber auch gut. Ja. Wollen wir wirklich sagen, die sind gut. Mm-hmm. Ja, aber Thema Götze wolltest du gerade noch sagen. Thema Götze wollte ich nämlich gerade was ansprechen. Ich glaube, über die Nationalmannschaft wurde so profund lange nicht mehr drüber gesprochen. Ja, aber mehr muss man auch dazu nicht sagen. Richtig. Oder? So, Thema Götze. Also jetzt gibt es ja wohl immer heißere Gerüchte, dass der BVB seines Zeichens zweiter Bester in der Geschichte der Bundesliga. Ja. Oder bester Zweiter, sagt man. Den Herrn Götze zurückholen möchte, ne? Ja. Und jetzt habe ich heute Morgen gelesen, bei der allmorgendlichen Abstuhlung, dass der BVB und der FC Bayern München tatsächlich sogar in Verhandlungen sind. Oh. Und jetzt frage ich mich aber, Entschuldigung. Ist doch eher ein atypischer Transfer, oder? Weil es heißt ja eigentlich immer, den Gegner schwach machen. Ja, gut. Du weißt auch ganz genau, auch wenn ich vom typischen Bayern-Dusel rede und wenn von sowas gesprochen wird, dass die Bayern die Gegner schwächen durch ihre Einkaufspolitik, ist da meistens 89-99% Neid bei. Weil auch ein Gegner... Bei allen Menschen oder bei dir? Nee, sowohl als auch. Mhm. Weil überhaupt die Möglichkeit zu haben, einen eine Mannschaft schwach zu kaufen, ist ein Zeichen von Stärke. Ja. Und aber ne, jetzt mal das dazu zu sagen. Nein, ich halte das nicht für unrealistisch. Was ich mich nur fragen würde, ist, geht er dann für die kolkottierten 37 Millionen dann wieder zurück oder wie läuft das dann? Da bin ich mal gespannt. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass weil weniger wert ist er jetzt ja nicht. Nee, würde ich auch nicht sagen. Und er ist jetzt kaputt oder so. Nee, ich glaube auch nicht, dass die Bayern den unter dem Einkaufspreis verkaufen werden von 37 Millionen Euro. Und die Frage ist natürlich, ja, also der BVB kann das natürlich stemmen. Ja, glaube ich auch. Und was das für mich auch ein Zeichen ist, dass Aubameyang den Verein wohl verlassen wird. Ah, okay. Da kann ich mir gut vorstellen. Also natürlich, selbst wenn er bleibt, kann man sich hundertprozentig mit dem Einzug in die Champions League, mit dem fixen Einzug in die Champions League, mit auch noch Geld eventuell aus der Euroleague, was man jetzt noch generieren wird. Ja, man könnte ja auch Spieler verkaufen. Also so ist ja nicht. Ja, ja, aber selbst wenn man das nicht machen würde, könnte man sich Mario Götze für 37 Millionen Euro leisten. Da bin ich mir sicher. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, man würde es nicht machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man so ein astronomisches Gehalts- oder Einkommensüberschuss hat mit den an die 100 Millionen, die wohl Aubameyang bringen wird, wenn er nach England wechselt. Meinst du, die bringt er? Ja. Ja, er hat ja wohl am Sterbebett von seinem Opa gesagt, er möchte mal für Real Madrid spielen. Und da wäre er natürlich in England gut aufgehoben. Da war das richtig wohl. Meiner Welt ist egal, Hauptsache Italien. Ja, aber ich glaube, auch Real wird da ein relativ gutes Sümmchen zahlen. Ja, ich sag mal so, dieser Sommer wird auch nicht nur für vier Ecken, zwei Elber, sondern auch für die ganze Menschheit irgendwie interessant, um mal zu sehen, was da so für Summen gezahlt werden. Für die ganze Menschheit? Ja, ich hab letztens mit meinem besten Kumpel hier, FC-Fan, drüber gesprochen, was denn so ein Jonas Hector und so bringen würde. Er wird bestimmt 20 Millionen bringen. Und die bringt er, ja, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Und dann habe ich auch direkt im Gegenzug gesagt, was bringt dann Xhaka, der auch im Sommer wechseln wird, glaube ich. Das Xhaka sieht stark danach aus, dass er wechselt, ne? Ja, und was bringt er? Jetzt mal Butter bei die Fische. Der muss doch dann 40 Millionen bringen. Kann ich mir gut vorstellen, dass er 38, 39, 40 Millionen euch in die Kassen spült. Ja, aber das musst du doch machen als Gladbach. Ja klar musst du das machen. Natürlich, das musst du aber machen, die Frage zwei andere. Natürlich, die Frage ist natürlich, wie wert sind die 40 Millionen Euro? Wenn du, ich meine, du musst ja fast reinvestieren, weil es ist ja auch alles teurer. Natürlich. Aber dann kannst du da zwei Spieler für 20 Millionen im defensiven Mittelfeld holen. Das klar. Gute Spieler. Ja. Also wenn man einfach mal so Milchmädchenrechnung 1:1 macht einfach, weißt du? Rode zum Beispiel. Nee. Aber das ist ein Antifußballer für mich. Aber jetzt den sie von Hoffenheim geholt haben, den Strobel. Ja. Ne, einer, der immer spielt. Gut, das ist jetzt kein toller Name für 20 Millionen. Strobel, aber, da nennt man den ja. aber du musst dann einfach mal zuschlagen halt. Ne? Ja. Du musst dann einfach mal zuschlagen. Und ich bin der Meinung, dass sowohl Götze als auch Xhaka und zum Beispiel auch diese abwanderungswilligen Nationalspieler wie Ter Stegen, der mit seiner Situation beim FC Barcelona nicht einverstanden ist. Die werden gehen. Und weißt du auch warum? Nee. Weil der Markt einfach riesig ist. Ja. Du kannst von einem, die Verträge heißen ja auch nichts mehr. Ter Stegen hat, weiß ich, bis 2018 oder so Vertrag in Barcelona. Scheiß drauf, der geht zum Klopp, sag ich dir, wie das ist. Der geht zum Klopp. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Oder die Liverpooler holen den Kölner Torwart, den Hector ist ja der Außenverteidiger. Horn. Horn. Ja, ich glaube, wie heißt der Liverpooler Torwart? Magnoli? Mignoli? Ja, ja. Mignolet. Den, ich glaube, der hat definitiv, also mal. Ja, das zeitliche gesehen. Der ist durch, also, ja. Kopfabgeste, um mal hier direkt suspendiert zu werden. Ja. Ja? Hat Klopp schon mal eben in der Kabine gemacht. Ja? Die Kopfabgeste bei Mignoli. Nächste Saison hat er den gemacht. Hals. Aber ich finde ja eigentlich den Daumen am Hals geiler als den Finger. Ich auch. Ne? So Undertaker-Style meinst du? Das finde ich auch geiler als den Finger. Ich finde das auch besser. Besonders auch, wenn man dazu dann auch so aussieht, weil man dann irgendwie auch darstellt, ich mache aus deiner Zunge gleich eine Krawatte. Genau, die spanische Krawatte. Ja. Toll. Auch gern gesehen im vor allem im mexikanischen Drogenkampf und so. Ja, und auch sehr gerne gesehen bei Serien wie Breaking Bad bestimmt. Breaking Bad, wurde. Gab's da mal eine spanische Krawatte? Nee, ich glaube nicht, aber es hätte gut reingepasst. Das stimmt natürlich. Aber der die verdient gab. Ich kann dir sagen, wo man keine spanische Krawatte gesehen hat. Bei Batman vs. Superman. Hat man keine gesehen. Was denn? Nix. Ich musste gerade mich fast übergeben. Guck dir den Film an. Aber nicht im Kientop. Im was? Im Kientop. Im Kientop? Was ist das denn? Das Kino. Ach so, heißt das bei euch Kientop? Ja, ich sage immer Kientop dazu, weil es irgendeine King of Queens Folge gibt, wo Arthur das sagt und seitdem sage ich das so. Das Kientop. Hast du jetzt eigentlich Deadpool gesehen? Nein, immer noch nicht. Ist mich völlig verarschen eigentlich? Es tut mir sehr leid. Ich wollte ihn doch unbedingt sehen, aber es ist irgendwie nicht dazu gekommen. Besonders, weil ich ihn so vorher abgefeiert habe und du so gesagt hast, nee, da gucke ich doch lieber, und jetzt bereite dich vor, da gucke ich doch lieber, Batman vs. Superman. Danke. Den guckst du eher als Deadpool? Wahrscheinlich kommt es dazu, obwohl ich ihn so abgefeiert habe im Trailer und ich auch voll Bock auf den Film habe. Ja. Ich komme irgendwie nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Also im Kino werde ich ihn nicht mehr sehen, denke ich. Das gibt's ja nicht. Meine Güte. Aber dann werde ich mir eine fucking Steelbook Blu-ray davon holen. Ja, die hole ich mir auch. Nicht. Doch, die hole ich mir. Weil im Original muss ich mir den nochmal angucken. Mhm. Da kriegt er bestimmt auch ein anderes Flair. Ja, den muss man im Original gucken. Ich glaube auch. Mhm. Das wird toll. Ich glaube auch, 10 Cloverfield Lane wird geil. Im Haus sind wieder Leute unterwegs. Ich hasse sowas. Wenn ich Podcast aufnehme, ich müsste da unten so eine rote Laterne an der Haustür haben. Ja. Und wieder Kinder dabei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so eine gewisse Sympathie gegenüber Sammy Khedira habe ich schon. Ich finde ihn mit seiner neuen Frisur sehr adrett. Ich muss auch sagen, also ist ein schmucker Mann, muss ich sagen. Schmuck. Mhm. Schmuck ist er. Ja. Also meinst du. Aber bald kommt der Moda-Hut. Moda-Hut. Mhm. Hast du die Aussage von Jogi Löw gehört, dass er gesagt hat, ja, er hat die Leute angerufen. Von der U21 kann es noch sein, dass da der ein oder andere auf den EM-Zug aufspringt. Ja. Das ist auch gut. Das machst du halt Druck auf die Truppe, ne? Du machst erstes Druck und du hilfst als Bundes-Yogi auch noch der ganzen Bundesliga damit, dass die ganzen Jungs so gehypt sein werden in den restlichen Spielen, ja, dass sie sich richtig anstrengen, ne? Jetzt geht's ja schon gegen Italien am Dienstag. Also das werde ich mir angucken. Und jetzt muss ich, wo ich gerade den Beitrag hier auf Sky Sport News nochmal sehe, da kannst du mich jetzt hassen oder sonst was. Du, ich bin richtig stolz auf Mario Gomez. Dass der sich da rausgekämpft hat, natürlich spielt er dabei Beşiktaş. Ist er aber ein Top-Verein in der Türkei, ohne Frage. Es ist aber dennoch. Ist er nicht mittlerweile sogar der beste ausländische Torschütze? Genau, er ist der beste ausländische Torschütze in der Geschichte von Beşiktaş Istanbul mit 19 Toren. Und dazu muss man auch sagen, der war lange verletzt in der Saison. Also ist nicht so, als wenn er alle Spiele gemacht hätte. Also ich finde das großartig, dass er sich da an den eigenen Haaren herausgezogen hat. Und das Kopfballtor, hast du es gesehen jetzt hier? Nee. Toll, wirklich, schön platziert, tolles Kopfballtor vom Gomez. Ey, ohne Scheiße finde ich großartig, der muss auch mit. Gebe ich dir recht, dass ich das auch gut finde, weil er nicht auf diese Art, dass er über seine Vorschusslorbeeren und über die Jahre, wo er wirklich stark im Fokus war, sich da rausgezogen hat, sondern er ist wirklich Schritte zurückgegangen, deutliche Schritte zurückgegangen, bestimmt auch gehaltsmäßig deutlich zurückgegangen. Ja. Um dann wieder auf der Position zu sein, wo er hin will, nämlich in den Sturm der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Und das schaffen auch nicht viele. Nein. Nach so vielen Jahren und das ist auf jeden Fall respektabel, sagen wir es mal so. Was heutzutage halt durch so Sachen wie Pranks und so weiter ganz von der Bildfläche verschwindet, da muss man einfach mal Respekt zollen. Du, es wird mir einiges gewahr. Ich glaube, dieser Batman vs. Superman war ein 2,5-stündiger Prank. Jetzt, ich glaube, Zack Snyder wollte einfach nur Millionen von Menschen. It's a prank, ja? Ja. Das, der wollte uns, glaube ich, alle nur verarschen. Jetzt haben wir es rausgefunden. Mhm. So, habe ich hier noch was? Gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Wir haben 40 Bewertungen bei iTunes. Oh, danke. Oh, danke. Das freue ich mich, auch wenn wir das nicht hauptberuflich machen, wie andere Podcasts. Ja. Meinst du, wir kriegen das nächsten Sonntag hin? Nochmal eine Sendung? Bis jetzt spricht nichts dagegen. Denn falls sich was ändert, werde ich mich natürlich dementsprechend melden. Da können wir dann natürlich über... Da stehe ich vor meinem Urlaub, von daher, das wird schon klappen. Dass du da eventuell mal die Zusammenfassung wenigstens siehst von Deutschland gegen Italien. Also live werde ich es auf jeden Fall nicht gucken können, weil ich arbeiten muss. Ja, ja. Aber das werde ich hinkriegen, doch, bestimmt. Ich habe dann auch schon eigentlich für diese Sendung dieses Thema wollte ich schon aufbringen, aber das können wir auch nächste Woche machen. Und zwar habe ich Hashtag Europas Trainerbeben. Conte zu Chelsea, Guardiola zu City, Mourinho zu United, Ancelotti zu Bayern. Das sind vier absolute Top-Clubs, die neue Trainer kriegen. Also, ja, irgendeiner wird vielleicht auch drunter leiden, ne? Ein Club. Wer weiß das schon vorher? Gladbach ist durch die Besetzung des Trainerpostens gut aufgestellt. Bis jetzt ein. Nein, ich bin immer noch kein Schubert-Guy, aber auch da zolle ich einfach Respekt und sag, ist ganz okay, was die da machen. Dafür, wie die Saison gestartet hat, musst du das erstmal als Verein schaffen, dich da oben wieder festzubeißen. Auch wenn sie gegen Schalke ein Spiel gemacht haben, was als Fan richtig wehgetan hat. Ja. Sage ich dir ganz ehrlich, das hat als Fan richtig wehgetan. Wenn du siehst, dass deine Mannschaft besser ist, dass deine Mannschaft die besseren Chancen hat und dann bei einem Mitkonkurrent um einen Platz, den man erreichen will, verliert, tut das als Fan weh. Fühlt man sich verraten? Nee, es tut weh, weil man denkt, das hat die Mannschaft auch nicht verdient. Besonders vor so einer Länderspielpause, wo du dann richtig motiviert hättest reingehen können. Ne? Ist schade. Aber was natürlich in letzter Zeit das Emotionalste war, und da können wir vielleicht auch in der nächsten Woche nochmal drüber reden, ist der Abschied von Martin Stranzl gewesen. Gott, da gab's Tränen. Da gab's Tränen. Auch bei dir? Ein bisschen. Ja. Ich mag ihn sehr. Jeder mag Martin Stranzl. Das glaube ich dir nicht. Das sagst du nur so. Ich mag Martin Stranzl. Aber er ist einer der letzten gewesen, der vielleicht, ich weiß gar nicht, ob er sie trägt, und wenn er sie trägt, dann darf er das auch, weil er Martin Stranzl ist, der vielleicht schwarze Fußballschuhe hatte. Weißt du, was ich damit sagen will? Ja, klar. Ne? Oldschool-Motherfucker. Ja, und komischerweise ist es wirklich so, dass wenn man älter wird, dass man dann das wirklich einsieht irgendwann. Oldschool ist nicht immer verkehrt. Da kann man auch mal übers Seil laufen. Absolut. Rest in Peace, Martin Stranzl. Und guck noch, Batman vs. Superman, Martin Stranzl. Ja, das hast du mich hier natürlich auf dem falschen Fuß. Ja, scheiße. Du musst den Knopf viel näher an dir dran haben. Das muss in Zukunft. Martin Stranzl, posthum, kann man da sagen, dass er an die Gladbach Hall of Fame kommt, ja? Ja, er muss vielleicht auch noch zu Lebzeiten. Posthum. Ich habe gestern eine Doku gesehen in der ARD, glaube ich, war das, oder im ZDF, über die Kinder vom Borsigplatz, wie der BVB gegründet worden ist. Oder geboren am Borsigplatz hieß das, glaube ich, über den Gründer. Sehr interessant. Also wer das mal nachholen kann in der Mediathek, für jeden Fußballfan auf jeden Fall was zu gucken. Echt? Mhm. Oder geboren am Borsigplatz, irgendwie sowas. Super interessant, mal zu sehen, wie so ein Fußballverein von 18 Leuten gegründet wird und einfach in 100 Jahren zu einem fucking Milliarden- oder Millionenunternehmen wird. Ja. Ist das schon auch, was diesen Ausklang jetzt ein bisschen auch noch philosophischer macht, wenn man sich überlegt, dass die Entwicklung von Menschheit, Technik und so weiter eher exponentiell ist, als dass sie geradlinig ist. Mhm. Wenn man sich überlegt, wie sich die Welt seit, sagen wir mal, 1909 in dem Fall geändert hat, wenn wir da noch einfach mal 100 Jahre weitergehen, dann ist das Produkt Podcast, glaube ich, längst überholt. Also wird es das nicht mehr geben. Ne? Ich glaube, wir werden irgendwann alle unsere Surrogates haben und einfach durch die Gegend laufen lassen. Alles von zu Hause aus machen. In 100 Jahren sind wir alle Kastronauten. Wird schon. Überlegt, denk da mal dran. Nimm das mal mit auf den Weg. In 100 Jahren sind wir alle Kastronauten. Mit 1,5 Sterne Bewertung bei iTunes. Patscho, überleg mal, willst du das? Willst du wirklich Milliardenunternehmen gehören mit so vielen schlechten Reviews? Ja, vielleicht moderiere ich in 100 Jahren auch Raw. Wer weiß das schon. Auf dem Kika. Ob sich Kika denn die Rechte für Raw holt? Also, ich glaube, es ist zu albern fürs Publikum. Das hat höhere Ansprüche. Ja. Ist nächste Woche soweit, ne? Das müsste Blue Clues besser mal wieder laufen oder so. Ja. Ist nächste Woche ist soweit. Ja, WrestleMania, ne? WrestleMania. Mit dem New Generation Champion Triple H. Ja, dem gehört auch die Zukunft. Da hat man das gehört die Zukunft. Ja, das glaube ich aber wirklich. Ja. Also, Der macht jetzt nochmal so ein 350. Jesse Jacks Big Thing, oder? Kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt nochmal 350 Tage Run macht als Champion. Ja. Und dann gegen The Rock bei WrestleMania in irgendeinem Armdrück-Contest zu verlieren. Ja. Also den bauen sie jetzt, glaube ich, nochmal ganz groß auf und dann. Mhm. Ja. Doch, das wird eine tolle Mania, meine Güte. 100.000 Leute, aber also ich glaube. Shane Undertaker, okay. Aber ja. Das ist egal. Und das Ladder-Match wird bestimmt lustig. Aber hast du mal gesehen, wer da mitmacht? Nee. Zack Ryder. Was? Echt? Ja. Nein. Ja, Goldust. Nee, Stardust. Nicht mal Goldust. Stardust. Nein, da kriegt echt noch einen Spot auf WrestleMania. Aber Bankard. Zack Ryder. Wo ist die WWE im Moment? Wo ist die? Zack Ryder, Goldust macht damit. Sin Cara. Ah, nur Top-Leute. Das wird was. Ich hab ja, aber wie gesagt, Shane Undertaker, ich glaube, das würde ich schon gerne mal sehen. Ich habe ja überlegt, warum machen sie Zack Ryder und Stardust auf in dem Main Card von WrestleMania? Da habe ich mir überlegt, sie bringen dann doch noch einen Schocker. Mhm. Dass sie einfach einen erschießen mitten im Ring. Das wird Filmmäßig, oder was? Damals? Kevin Owens kommt und einfach die Knarre rausholt und original einen in echt erschießt im Ring. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber jetzt mal dann auch noch mal kurz auf das Thema angegriffen. Es ist doch alles nur ein Troll hier mit Shane und alles wird sich ändern, oder? Das ist alles nur Quatsch. Ja. Ich glaube, was ich auch gelesen habe, dass der Vertrag jetzt auch irgendwie nur für die kurze Zeit läuft. Ach, Vertrag. Da soll ja wieder ein Roster-Split geben, ne? Ach Quatsch, echt? Ja. Das ist aber ganz Neues. Ey, was denn? Ey, mit dem Kader? Hallo, geht doch. Ja, boah, stell dir da mal SmackDown vor. Ey, dafür sind wir sogar überqualifiziert, um das im deutschen Fernsehen zu moderieren. Eieiei. Ei, ei. Ich habe halt nur gelesen, dass das USA Network beauftragt wurde, neue Teaser für Raw und SmackDown zu produzieren und da aber dediziert die mitmachen und da die. Also wirklich, schafft die WWE es nicht mehr mit Sachen neu rauszukommen? Die WWE schafft sich ab. Oh. Ja. Ja, schön. Oh. Naja. Schmerzen. Ich bräuchte wirklich so eine Thai-Massage, wo mir eine über den Rücken läuft. Sag doch mal die Katze, ob die das macht. Ach, die wiegt doch nur, weiß nicht, 4 oder 5 Kilo, das reicht doch nicht. Da musst du dir noch irgendwie so ein paar Wasserflaschen anbinden an der Seite oder so. Oh Mann. So. Das war auch zu professionell heute, die Sendung. Ja, es war professionell, aber gut. Das stimmt. Ich darf einfach mal Hallo sagen. Hallo an die Leute, die da sind, die uns gerne zuhören. Und folgen Potscho bei. Das jetzt schon gehört haben, weil wenn sie diesen Punkt erreicht haben, sind es wirklich Hardcore-Fans. Vielen Dank. Folgt den Potscho bei Twitch unter @bubupia. Ja, so eine Scheiße zu erzählen, ey. Da könnt ihr nämlich die besten. Das ist auf meinem Steam-Profil, das ist überall verlinkt, da könnt ihr hin. Könnt ihr die besten Counter-Strike-Matches gucken, denn nächste Woche sind die Weltmeisterschaften in. Nein, das ist ein Major-Turnier, du Hans. Major-Turnier in Portland, Oregon. Da macht Mouseboards mit und MK2 oder wie die heißen? Nee. Wie hießen die denn noch? Mouseboards und wie hießen die anderen? Von den Deutschen. Da gibt es Penta, aber es gibt ja im Moment keine Leute, die kein deutsches Team außer Maus, was sich für einen Major qualifiziert. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Und wann arbeitest du für Mouseboards als Pressesprecher? Oh, das wäre schön. Das würde ich gerne machen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Leider. Machst du nichts halt, ne? Nee, machst du nichts. Aber ist auch nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich bin ja auch gerne Fan. Ja. Ja, ich bin ja auch gerne Fan. Zum Beispiel von, und bereite dich bitte vor. Oh, ja. Bist du vorbereitet? Bin ich vorbereitet. Für Batman vs. Superman. Es wird aber auch nicht weniger lustig. Nein, der Film ist. Es ist wie diese Szene, die ich euch bei der Abendgala geschickt habe, hier mit dem Uwe und ich bin auch dabei. Genau. Das ist auch nicht unlustig. Das kann ich auch jedes Mal gucken. Batman wird, Superman wird auch nicht lustig, wird auch nicht lustiger. Also nicht, ach, du weißt schon. Ja, ich weiß. Soll ich jetzt essen bei der Familie? Alles klar. Sind wieder 15 Was gibt's da zu essen, weißt du schon? Ja, ich glaube, alles. Also, gibt keinen russischen Kram. Dabei. Lamm gibt es. Mir auch nicht so der allergrößte Freund. Und, ich glaube, Ente und sowas gibt's. Der Ente isst du aber gerne, glaube ich. Ja, Ente, es geht immer. Ente. Kannst. Ja. Ja, da kommt er. Spielt dann auch einen aus der Hüfte raus. Den Lasser hat er auf seiner Seite. Und ich kann dir sagen, ja, neben der Ente gibt es auch ganz, ganz, ganz viel Wodka. Pur. Echt, ist das so? Ja, ja, natürlich. Sind die auch noch trinkfest? Nee, die nicht. Die aber nicht. Ich kann dir sagen, da lassen sich die Kasachen nicht lumpen. Da denken sie sich. So eine Sache. Da geht es den Kasachen. Ja, da denken sich die Leute, hier gibt es nur Wodka, dann machen wir das auch. Okay. Ja. Linka. Ja, heißt es wieder Spassiva. Ja. Sag mal heute Abend, wenn du da hinkommst, sagst du erstmal, kommst du rein, ah, Zuckerbliat! Nee, das ist möglicherweise die. Könnte da hinten losgehen. Ja, könnte eventuell falsch aufgefasst werden von der Belegschaft da. Aber, hör mal, Chris, vor 2 Jahren hättest du damit doch kein Problem gemacht. Du warst weich! Du warst weich! Alt vor allen Dingen. Ja, alt bist schon lange jetzt. Das stimmt. Über 30 ist. Weit über 30. Ja. Weit. Weit. Batman vs. Superman eigentlich auch schon weit über 30? Oh, ich weiß, der Film war 4 Jahre in Produktion, also fast ist er weit über 30. Das ist doch noch Videospiele, die lange in Produktion sind und dann richtig scheiße werden. Der David S. Goyer, der das Drehbuch geschrieben hat, der wurde ja von Ben Affleck ein bisschen assistiert, als er dazugestoßen ist zu dem Projekt. Und da hat der Ben Affleck wohl im Batman-Anzug hat er noch das Skript umgeschrieben. Also immer mal, oh, das Kacke, das schreiben wir schnell um im Anzug. Also während des Drehs. Ist also sozusagen der Vince McMahon des Batman-Films, ja? Ja, kann man so sagen, ja. Vernichtet auch gerade sein Produkt, der Herr. Hey. Ja. Ja. Was steht bei dir heute noch an? Familie? Theoretisch gesehen müsste und könnte ich zu den Eltern fahren. Aber ich habe echt keinen Bock, um ehrlich zu sein. Machen. Nee, kann ich hatte am Anfang auch keinen Bock, aber jetzt ist ganz geil eigentlich. Ja, aber kann ich auch morgen noch machen. Ja, das stimmt. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe gestern... Geht ihr essen oder was? Nee, ach, um Gottes Willen. Mutter ist, wie gesagt, jetzt gerade so im Krankenhaus wieder da. Ja. Und aber dann wird sie selber was kochen. Ich glaube, es gibt, also wenn ich kommen würde und Bescheid sagen würde, würde es Rouladen mit Knödeln und Rotkohl geben. Ach, oh, so Classic Shit. Und die Rouladen meiner Mutter sind schon einen Besuch wert. Ja, sie macht das auch so ganz klassisch reinig mit Gürkchen und so. Ja, muss auch. Senf, Gürkchen. Ja. Macht sie auch Speck rein? Nee, weil wir. Speck? Nee, und zwar aus dem Grund nicht. Eigentlich macht man da ja einen ziemlich fetten Speck rein. Mhm. Aber sowohl meine Mutter als auch ich essen ja kein fettiges Fleisch. Ja. Also wird da kleingeschnittener roher Schinken reingetan. Ja, klar. Ne? Mhm. So. Nun versuche ich das noch hier, bevor es losgeht, online zu stellen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und ich bedanke mich recht herzlich, Pocho, für deine Zusammenarbeit an diesem Morgen. Ja, sehr gerne. Und abschließend würde ich eventuell nochmal sagen. Beim nächsten Mal gibt es auch wieder mehr Fußball, oder, Pocho? Vielleicht.